Zinn hat den Takt, Richter. I'm just scratching the surface. Wer ist der Coolste hier? Du nicht. I'm not. Du hättest allen ganz Das ist so der Moment im Leben, wo viele Menschen anfangen, Drogen zu nehmen. Richtig aus, Level Up ist heute im Haus. Leute, rastet richtig aus, Level Up ist heute im Haus. Ey Marc, wer ist der Coolste hier? Ey Marc, wer ist der Coolste hier? Zerhackt den Takt. Leute, rastet richtig aus, Level Up ist heute im Haus. Leute, rastet richtig aus, Level Up ist heute im Haus. Leute, rastet richtig aus, Level Up ist heute im Haus. I'm gonna find somebody. let the bass kick. Let the bass kick. Let the bass kick. Techno bus, Cut off the boom, Von ihren Opfern. Hat ich nicht. Nein. Nein, sie haben ihre gegessen. Die meisten Serienmörder bereiten eine Art Befehl von ihren Opfern. Kann ich nicht. Nein, sie haben ihre Gegessen. lassen wir von Haustür zu Haustür rennen und einfach nur nach Party fragst. Hättest du Partyschwein? Et is Partyschwein. Take no. Yeah. I'm gonna make you mine.

Chuck that beat.